Continental Detective Agency San Francisco. Er ist jetzt nicht zu sprechen. Versuchen Sie es morgen. Bye. Ist der Alte da? Mhm. Geh rein. Gestern Abend erschossen worden. Du, mein Lieber, warst für die Ausbildung verantwortlich. Ich will verdammt noch mal wissen, wieso er sich von einer 32er das Herz hat perforieren lassen, ohne sich zu wehren. Wo? Direkt hinter dem schönen Schein. Hinter einer Wand von meterhohen Reklametafeln. Auf einem leeren Grundstück. Ecke Hyde Street, Alley Street. Mitten im dicksten Schlamm. Am späten Abend. Zeugen? Bisher keine. Spuren? Keine. Der gottverdammte Regen hat sie in Dreck aufgelöst. Nur die 32er. Er war dein Freund, oder nicht? 32er? Wurde in der Nähe gefunden. Das Schwein muss ihm direkt in den Leib gerammt haben. Welches Schwein? Thiel beschattete einen gewissen Herbert Whittaker. Und der ist ja gestern Abend verschwunden. In wessen Auftrag war Bob unterwegs? Eifersüchtige Ehefrau? Keine Frauengeschichte, sein Partner war hinter ihm her. Ockburn und Whittaker. Ingenieurbüro für Landwirtschaftsentwicklung, großem Geschäft. In den neuen, künstlich bewässerten Gebieten. Sie haben die Optionen für den größten Teil der künftigen Ackerfläche und verkaufen zurzeit nicht schlecht. Whittaker machte die Buchhaltung, Ockburn verkaufte. Bis er in der vergangenen Woche entdeckte, dass einige inkorrekte Buchungen das Firmenvermögen schmälerten. Der saubere Mr. Whittaker hatte also einen Griff in die Portokasse getan. $250.000 dürften wohl mehr als das Briefmarkenbudget gewesen sein. Jedenfalls hoffte Ockburn, mit Thiels Hilfe dem unterschlagenen Geld auf die Spur zu kommen. Schließlich konnte er schlecht seinen eigenen Teilhaber anzeigen. Vielleicht hatte er auch Angst, dass Whittaker verduften könnte. Seit wann war Bob hinter ihm her? Thiel hat den Auftrag vor 3 Tagen übernommen. Deine ersten Berichte liegen vorne, lass sie dir gleich geben. Spektakuläres steht allerdings nicht dran. Falls Thiel eine Spur gefunden haben sollte, hatte er jedenfalls keine Gelegenheit mehr, uns das mitzuteilen. Ich will, dass du Whittaker findest. Und wenn du dafür alle Leute brauchst, ich will Whittaker. Na, Schätzchen? Du lernst es nie. Ein Scherz. Ich will Bobs Berichte von dieser Whittaker-Sache. Hier ist der erste. Den zweiten schreibe ich gerade. Tempo, Schätzchen. Wissen wir, welcher Bulle an der Sache arbeitet? Der Alte hat mit Dean telefoniert. Halleluja. Die Auster George Dean. Wie? Detective George Dean, Gewinner im Wettbewerb der tollpatschigsten Polizeimitarbeiter. Erster Preis, ein vernagelter Kieferknochen. Und er mag keine Privatdetektive. Er erzählt dir nichts. Er will am Ende der Held des Tages sein. Da ist er nicht der Einzige. Scheint ein Mister unauffällig gewesen zu sein, der saubere Buchhalter. Wieso? Herbert Whittaker, Mitte 30, ungefähr 1,72 groß, leichter Bauchansatz, braunes Haar, braune Augen, glatt rasiert, verheiratet, keine Kinder. Mrs. Whittaker ein paar Jahre jünger. Blond, mollig, Apartment in der Gough Street. Und? Wozu braucht so einer plötzlich so viel Geld, wenn er als Teilhaber schon sowieso jeden Monat einen hübschen Batzen bekommen haben dürfte? Was zum Teufel ist ein nervöses Äußeres? Ein was? Elegante Kleidung, nervöses Äußeres. Bob war doch kein Idiot. Also, hier steht, dass Whittaker oft stehen blieb und sich umdrehte, sodass Bob die Verfolgung mehrmals unterbrechen musste. Vielleicht ahnte Whittaker doch, dass sein Partner ihn beschatten ließ. Vielleicht, Schätzchen. Sonst noch was? Nein, soweit ich sehe, nichts Besonderes. Auch wenn Bob ihn zwischendurch aus den Augen verlor, tauchte Mr. Whittaker brav dort wieder auf, wo ein korrekter Buchhalter immer ist. Im Büro oder zu Hause. Hast wohl was übrig für Buchhalter. Vielleicht mehr als Mrs. Whittaker. Wieso? Während Bob vorgestern in der Gough Street darauf wartete, dass Mr. Buchhalter nach Hause kommt, verschwand Mrs. Whittaker in einem Taxi. Bob hat sich die Nummer notiert. Wahrscheinlich hat sie ihre Mutter besucht. Du lernst es nie. Zu Ockburn und Whittaker. Das Büro ist im 7. Stockwerk, Mister, auf der linken Seite. Soll ich Sie anmelden? Danke, nicht nötig. Guten Tag, Mister. Womit kann ich Ihnen helfen? Ich will zu Mister Ockburn. Und wen darf ich melden? Sie brauchen mich nicht zu melden. Ist er da drin? Ja, Mister. Mr. Ockburn, ich komme von der Continental Detective Agency. Ach ja, Mr. Nehmen Sie doch Platz. Herr ist heute nicht gekommen. Hat Mr. Thiel was rausgefunden? Bob Thiel ist gestern Abend erschossen worden, Mr. Ockburn. Was? Er wurde ermordet, meinen Sie? Ja, das meine ich, Mr. Ockburn. Sie glauben doch nicht, dass Herb, dass Mr. Whittaker das getan hat? Ich weiß nicht, wer es getan hat, aber ich werde es rausfinden. Jedenfalls ist es passiert, während Thiel Whittaker beschattete und viel mehr wissen wir auch noch nicht. Aber Whittaker ist verschwunden und das ist immerhin ein Anhaltspunkt. Tja, also ich kann mir nicht, ich meine, ich glaube einfach nicht, dass Herb einen Mord begehen würde. Er war, wie soll ich sagen, recht nervös schien er mir in den letzten Tagen. Vielleicht ahnte er, dass ich inzwischen von seinen Unterschlagungen wusste. Aber selbst wenn er es wusste, warum hätte er Mr. Thiel erschießen sollen? Angenommen, Bob Thiel hätte gestern Abend herausgefunden, wo Whittaker das Geld hatte. Und weiter angenommen, Whittaker hätte das bemerkt, ehe Bob es irgendjemandem sagen konnte. Meinen Sie nicht, Mr. Ockburn, dass Whittaker ihn unter diesen Umständen getötet haben könnte? Ja, vielleicht. Vielleicht ist er in Panik geraten. Aber eigentlich glaube ich das nicht. Wann haben Sie Whittaker das letzte Mal gesehen, Mr. Ockburn? Gestern. Wir waren den ganzen Tag hier im Büro. Er ist allerdings etwas früher als ich gegangen. So gegen 6, denke ich. paar Minuten vor sechs vielleicht. Danach haben Sie nicht mehr gesehen? Gesehen nicht. Aber er hat noch mal angerufen. Bei mir zu Hause, meine ich. Muss so kurz nach sieben gewesen sein. Und was wollte er? Tja, er wollte bei mir vorbeikommen, um mir irgendwas zu sagen. Ich dachte, vielleicht hat er sich besonnen und gesteht die ganze Geschichte ein. Vielleicht wäre noch irgendwas zu retten gewesen. Mein Gott, ich bin erledigt. Hab weg, Geld weg. Und ich bin vor dem Gesetz für jeden Cent verantwortlich, den er unterschlagen hat. 3 Jahre Arbeit umsonst. Ich bin tatsächlich völlig erledigt. Mr. Ogburn, wir versuchen Whittaker zu finden und Ihr Geld auch. Aber jetzt erzählen Sie bitte weiter. Kam Whittaker gestern Abend zu Ihnen oder nicht? Nein, er kam eben nicht. Ich habe den ganzen Abend zu Hause auf ihn gewartet. Meine Frau rief später an, so gegen 10 ungefähr, weil sie wollte, dass sie noch irgendwas aus der Stadt mitbringt. Aber er war ja gar nicht bei mir. Wahrscheinlich hat er sich's anders überlegt und ist mit dem Geld durchgebrannt. Seine Frau, meinen Sie, dass sie von Whittakers Unterschlagungen weiß? Das weiß ich wirklich nicht, Mister. Ich kenne sie ja kaum. Sonst noch was? Vielen Dank, Mr. Ogburn. Ich glaube, das wäre es fürs Erste. Polizei bearbeitet den Fall, wie ich sehe. Oder ist es ein Zufall, dass mir Detective George Dean vor dem Apartment von Mr. Whittaker über die Füße läuft, ohne sich zu entschuldigen? Was weißt du über die Sache? Nichts, mein lieber George. Jedenfalls nicht mehr als du. Thiel war mein Freund, deshalb bin ich hier. Wollen wir die Dame zusammen besuchen? Ach, wenn du schon hier bist. Nun spiel jetzt nicht den Offiziellen. Ich wollte aber eigentlich zu Mr. Whittaker. Nicht mal du wirst glauben, dass Whittaker zu Hause im Sessel sitzt und auf deinen Besuch wartet. Er ist seit gestern Abend nicht mehr gesehen worden. Wir können froh sein, wenn seine Frau noch da ist. Schau an. Der Herr Privatdetektiv weiß ja doch etwas. Komm ich gleich so. Ja, bitte? Mrs. Whittaker? Ja, Sie wünschen? Ist Ihr Mann zu Hause? Nein, er ist heute Morgen nach Los Angeles gefahren. Aber er wollte morgen wieder zurück sein, wenn Sie vielleicht morgen... Polizei, Mrs. Whittaker. Wenn Ihr Mann nicht hier ist, möchte ich gern Ihnen ein paar Fragen stellen. Dann kommen Sie doch herein. Wo war Ihr Mann gestern Abend? Hier, bei mir. Ab wann? Er kam aus dem Büro. Na, so gegen 6:30. Dann waren wir hier. Dieser grässliche Regen gestern Abend. Wo sollten wir sonst gewesen sein? Mrs. Whittaker, wir müssen das ganz genau wissen. Ich habe einen Haftbefehl gegen Ihren Mann. Mordverdacht. Zwar geht es genau um gestern Abend. Ist Ihr Mann noch einmal weggegangen? Mord? Hä? Unter Mordverdacht? Ist Ihr Mann noch einmal weg? Nein, das sagte ich doch bereits. Wer war... Ich meine... Wen sollte Hub denn... Mrs. Whittaker, warum haben Sie gestern Abend Mr. Ogburn angerufen und nach Ihrem Mann gefragt, wenn Mr. Herbert Whittaker hier neben Ihnen saß? Eins zu null für Sie. Sie sind kein Bulle, habe ich recht? Mrs. Whittaker, bemühen Sie sich nicht, ich heiße May Landis. Im Mieterregister bin ich die ehrenwerte Ehefrau. Herb hat mich hängen lassen. Stimmt's? Miss Landis, erzählen Sie uns, was Sie wissen, aber vor allem, wo Mr. Whittaker gestern Abend gewesen ist. Eigentlich verpfeife ich niemanden, Mister. Aber er ist abgehauen und hat mich hier mit $20 sitzen lassen. In 3 Tagen ist die Miete fällig und ein Bulle sitzt in meinem Wohnzimmer und will mir Herbs Dreck anhängen. Ziemlich schäbig. Finden Sie nicht? Wann ist er gestern gegangen? So kurz vor 8. Er wollte zu Ogburn, weil, naja, es schien Schwierigkeiten zu geben, schon länger. Um 10 habe ich bei Ogburn angerufen. Das wissen Sie ja wohl schon. Herb sollte mir Zigaretten mitbringen. Weil es in dieser gottverlassenen Gegend keine Zigaretten gibt? Ich rauche Elixir Russians, Mr. Superschlau. Und die gibt es hier nicht. Aber Herb war gar nicht bei Mr. Ogburn. Und wo war er? Woher zum Teufel soll ich das wissen? Wissen Sie denn, dass er $250,000 unterschlagen hat, Miss? $250,000? Und dann lässt er mich hier mit $20 sitzen? Dieser... Was wissen Sie davon? 250.000. Das waren also seine Schwierigkeiten. Er hat gesagt, vielleicht müsste er für eine Weile untertauchen, weil es Schwierigkeiten im Geschäft gäbe. Hat er die Koffer schon gepackt und wollte mir Geld dalassen. 250.000. Dieses Schwein. Als er gestern Abend nicht mehr kam, dachte ich schon, dass was faul sei an der Sache. War er irgendwie nervös in letzter Zeit? Was soll er wohl sonst gewesen sein, wenn er seine Koffer schon gepackt hatte? Sie sind übrigens noch da, nebenan. Er glaubte, dass jemand ihn verfolgt. Ich habe nie was bemerkt. Dann hat er alle Briefe verbrannt und Fotos. Ich habe gedacht, der ist endgültig übergeschnappt. Die Koffer sind also noch da. Kann ich sie mal sehen? Vielleicht erzählen Sie mir erst mal, wen Herb eigentlich umgebracht haben soll. Schnüffler. Vielleicht kann ich Ihnen dann noch mehr erzählen, wenn sicher ist, dass mir das irgendwie weiterhilft. Wenn Sie heil aus der Sache heraus wollen, sollten Sie unsere Fragen beantworten, Miss Landis. Hat Mr. Whittaker sonst irgendetwas mitgenommen? Es sieht so aus, Miss, als ob Mr. Whittaker die schlechteren Karten hat. Er hat meinen Kumpel erschossen. Der war auf ihn angesetzt, weil er seine Firma um $250,000 erleichtert hat. Das hat er nämlich irgendwann auch Ogburn begriffen, klar? Er hat seine Pistole mitgenommen. Das heißt, sie lag schon ein paar Wochen nicht mehr in der Schublade, wo er sie sonst aufbewahrt hat. Kennen Sie diese Waffe, Miss Landis? Das ist Herbs. Oder ein Zwilling davon. Werde ich jetzt verhaftet? Halt du der Dame das Händchen, dann erzählt sie vielleicht noch ein bisschen über ihren... über Whittaker. Ich nehme inzwischen die Bude auseinander. Tun Sie sich nur keinen Zwang an, Mister. Vielleicht erspart mir das den Hausputz, bevor ich rausfliege. Cool bleiben, Schätzchen. Das blonde Köpfchen soll noch ein bisschen arbeiten, bei normaler Betriebstemperatur. Hat Whittaker irgendwelche Verwandte oder Freunde, zu denen er jetzt gefahren sein könnte? Nicht, dass ich wüsste. Ich weiß überhaupt nicht viel über ihn. Ich stelle nämlich keine aufdringlichen Fragen, Schnüffler. Wissen Sie überhaupt irgendetwas, Miss? Irgendetwas von allgemeinem Interesse, meine ich. Früher hat er mal gesessen wegen Betrug, aber das war vor unserer Zeit. Das hat er mal erzählt, als er besoffen war. Ich habe ihn nämlich erst vor 2 Jahren kennengelernt, falls das von allgemeinem Interesse sein sollte. Ich sagen, ich bin ein bisschen in den letzten Tagen. Aber Herb war gar nicht bei Mr. Ogburn. Und wo war er? Woher zum Teufel soll ich das wissen? Eins zu null für Sie. Was hältst du von der sogenannten Ehefrau? Die ist ein Brocken, was? Für dich eine Nummer zu groß, George. Hast du was gefunden bei der Schnüffelei? Nichts. Die Bude ist tot, sauber leer geräumt. Nicht mein Foto von Whittaker, gar nichts haben wir. Meinst du, sie hat was gewusst? Jedenfalls hat sie uns nichts gesagt, was wir nicht sowieso rausbekommen hätten. Also schwer zu sagen, ob sie eins von den guten oder eins von den bösen Mädchen ist. Ja. Sie ist allerdings kaum vor Sorge um ihren Buchhalter zerflossen, oder? Kein Wunder, wenn sie ihre lackierten Krallen nicht über die Scheine legen kann. Miss Landis hat entschieden, eine Vorliebe für harte Währung. Ja. Das könnte Grund sein. Aber es könnte auch andere Gründe geben. Du meinst, sie weiß, dass er in Sicherheit ist? Wir sollten sie überwachen lassen, das meine ich. Ich rufe die Agency an. Wenn das Biest so gerissen ist, wie du glaubst, wird sie uns wohl kaum direkt zu Whittaker führen, oder? Ich habe noch was. Vor ein paar Tagen ist sie allein in einem Taxi weggefahren, als Whittaker noch im Büro war. Thiel hat's gesehen. Wahrscheinlich hat sie ihre Mutter besucht. Du lernst es nie, Georgie. Wir werden das bald wissen. Ich habe die Nummer des Taxis. Gib her. Ich rufe die Taxizentrale an. Hey, Mister. Ja? Wo ist denn hier das Telefon? Gehen Sie nach hinten durch, Mister. Auf der rechten Seite. Zwei Leute Beschattung rund um die Uhr. Wenn Miss Landis ihre kleinen Geheimnisse haben sollte, dann nicht mehr lange. Und wenn sich die beiden schreiben? Wir sollten die Post von unserem Blondköpfchen überwachen lassen. Ich werde nachher zu Ockburn fahren. Da wird ja wohl irgendwas Schriftliches von Whittaker haben. Damit wir die Buchhalterschönschrift auch erkennen. Genau so ist es. Mr. Dean? Ja? Telefon für Sie. Beim Telefonieren ist gelegentlich der Mund zu öffnen, Freundchen. Hoffentlich stellt er sich da mal etwas schlauer an. Ich habe die Adresse. Der Taxifahrer konnte sich noch sehr gut an unser Schätzchen erinnern. Ist es gestattet, mitzukommen, George? Aber nur, weil der Typ von dir war. Greenwich Street, nicht gerade die nobelste Ecke. Keine Wohngegend für die Mutter von Melendez. Nicht wahr, Georgie? Was zum Teufel soll die Landis hier gewollt haben? Die Mieter sind bestimmt noch schäbiger als der Kasten selbst. Wollen Sie denn? Sind Sie die Hausmeisterin in dieser Bude? Mir gehört das Haus. Ist aber nichts frei. Wir möchten ein paar Informationen über Ihre Mieter. Also hören Sie, Mister, ich tratsch nicht rum. Ich vermiete bloß. Besser Sie verschwinden. Schauen Sie, Polizei. Oh. Dürfen wir jetzt vielleicht reinkommen? Also das ist ein anständiges Haus, Mister. Für wen halten Sie mich eigentlich? Ist Ihnen eine Blondine aufgefallen, die vor zwei Tagen einen Ihrer Mieter besucht haben könnte? Na, hören Sie mal, hier gibt's nur anständige Leute. Ich hab doch noch was anderes zu tun, als zu glotzen, ob die Besuch kriegen oder nicht. Dann erzählen Sie mal was über Ihre anständigen Leute, Mrs. Ihnen was erzählen? Was denn, Mister? Was denn? Was soll ich Ihnen denn erzählen? Die zahlen alle ihre Miete. So, und mehr interessiert mich nicht. Wer wohnt in Nummer 1? Ja, in Nummer 1 wohnen die Orts. Das ist ein altes Ehepaar. Wenn Sie über die was Schlechtes erzählen wollen, dann wissen Sie mehr als ich, Mister. Die kenne ich seit 10 Jahren. Apartment Nummer 2. Mrs. Cotman, eine Witwe mit ihren beiden Söhnen. Die wohnen jetzt seit 3 Jahren hier. Und, na, hören Sie, Mister, was soll denn das? Wollen Sie ein Buch über mein Haus schreiben oder was? Sind im letzten Jahr neue Mieter eingezogen? Die Millers, Nummer 7, im zweiten Stock. Und? Und, was und? Alte Leute, sehr angenehm. Das kann man ja heute nicht von jedem sagen, oder? Also wenn an denen was faul sein sollte, dann verfeuere ich meinen Schaukelstuhl, Mister. Sonst jemand? Die Quirks, auch im zweiten Stock, Nummer 9, anständige Leute. Wie alt? Ach, wie alt, die sind eher jung, würde ich mal sagen. Jedenfalls jünger als ich. Und wahrscheinlich auch jünger als Sie, Mister, so zwischen 35 und 40 ist er wohl. Also wenn er nicht älter ist oder jünger, was weiß ich. Wovon leben die Quirks? Das weiß ich doch nicht. Er reist vielleicht. Aber die Miete war immer pünktlich. Das sind anständige Leute, andere nehme ich nämlich gar nicht. Wie sieht er aus? Wie ein normaler Mensch, Mister. Ich bin noch nicht bei der Polizei. Ist er groß, klein? Also nicht so groß wie Sie, aber auch nicht so klein wie der da. Und nicht so dick wie Sie beide. Blond oder dunkel? Nee, blond nicht. Eher so mittel, vielleicht ein bisschen dunkel. Bart, Brille? Nee. Whittaker, das könnte er sein. So gut wie tausend andere. Und Mrs. Quirk? Kleiner als er, jünger als er, runder als er. Also hören Sie, Mister, ich weiß ja nicht, was das alles soll. Aber das blond? Ist... Blond? Ist sie blond? Ja. Wissen Sie nur genug? Sind die beiden oft zu Hause? Das weiß ich nicht. Ich spioniere meinen Mietern doch nicht nach, Mister. Sie wissen es und Sie werden es uns sagen. Sie werden uns auch sagen, ob Sie jetzt zu Hause sind. Also, Sie sind viel unterwegs, glaube ich. Aber genau weiß ich das nicht. Ich glaube nicht, dass Sie jetzt da sind, aber genau... Wissen Sie das nicht? Dann können wir uns ja die Bude mal anschauen, ja? Wir sind anständige Leute, wissen Sie? Und Sie werden uns anständig aufschließen, weil Sie ja auch eine anständige Frau sind. Nee, das mache ich nicht. Sie haben kein Recht, in andere Leute Wohnung zu gehen, wenn Sie keinen Durchsuchungsbefehl haben. Haben Sie einen? Nee, haben wir keinen. Aber wir werden einen kriegen und wir werden noch viel mehr kriegen. Und deshalb sollten Sie uns die Wohnung lieber gleich aufmachen, wenn Sie eine anständige Frau bleiben wollen und nicht zu den Quirks und ihren Machenschaften gerechnet werden wollen. Oder in eine Zelle mit ihm wandern wollen. Mrs. Also, hören Sie, Mister. Ich will keinen Ärger. Mr. Quirk, sind Sie da? Mr. Quirk! Also hören Sie, ich weiß nicht, ob das erlaubt ist, wenn Sie keinen... Den Schlüssel. Hier, bitte. Hören Sie, Mister, was suchen Sie eigentlich? Am besten, Sie warten draußen. Kein Kaffee? Kein Tee? Nicht mal Salz im Haus. Was schließen wir daraus? Erstens? Mrs. Quirk ist keine überzeugende Hausfrau. Zweitens, die Wohnung ist wahrscheinlich nur ein Unterschlupf. Nicht mal ein bisschen Puder. Kein Rasierapparat. Nur die nackten Möbel. Und die sind ja wohl von der alten Hexe. Aber Zigaretten. Rate, welche Marke, George? Elixir Russians. Das Schätzchen war also hier. Ein hübsches Zigarettenkästchen. Und so viel Platz für wichtige Dinge unter den Zigaretten. Hey, eine Schachtel 32er Patronen. Es fehlen 10 Stück. Für den exklusiven Rauchgeschmack. Mehr als genug, um einen umzubringen. Dies ist also das Versteck für Whittaker und seine saubere Freundin. Fragt sich bloß, ob er noch mal hierher kommt oder ob er hier nur unauffällig seine Flucht vorbereitet hat. Wir sollten die Bude dicht machen, bis wir Bruder Whittaker am Haken haben. Ich rufe den Captain an, dass er jemand vorbeischickt. Pass vor allem auf, dass dir die Hexe nicht dazwischen funken. Ja, so lange bleibe ich hier. Und du? Ich fahr zu Ogburn. Und hol mir die Handschrift von Whittaker. Wir können uns später im States zum Essen treffen und bereden, wie es weitergehen soll. Okay, bis später dann. Bye, George. Lass dir die Zeit nicht lang werden. Ja, bitte? Verzeihung, Mr. Ogburn, dass ich Sie privat störe. Aber ich brauche dringend Handschriftproben von Ihrem Partner. Haben Sie welche in der Wohnung oder soll ich morgen ins Büro kommen? Ein paar Briefe müsste ich eigentlich... Treten Sie doch ein. Wie kommen Sie voran? Es geht. Haben Sie irgendwas gehört, was uns weiterhelfen könnte? Hier, dieser ist von Herb. Und hier ist noch einer. Danke. Mir ist noch was eingefallen. Herb ging häufig aus dem Büro hinüber ins Mills Building. Ich weiß zwar nicht, ob das was mit der Sache zu tun hat, aber ich wusste nie, was er dort eigentlich wollte. Das ist es. Kann ich hier telefonieren, Mr. Ogburn? Ja, sicher. Das Telefon ist im Flur. Aber ich verstehe nicht. Peter. Soll ich ihn Licht machen? Danke, das mache ich schon. Das war's, Schnüffler. Ein toter Detektiv auf Ihrem Konto reicht doch wohl, Ogburn. Das haben Sie sich fein ausgedacht, Mr. Ogburn. Auf so elegante Weise ist wohl noch niemand einen Geschäftspartner losgeworden. Oder war das Miss Landis Idee? Irgendwo in dieser Stadt wird in den nächsten Tagen eine Leiche auftauchen, männlich, ca. 35 Jahre alt. Unidentifizierbar, nicht wahr, Mr. Ogburn? Denn Sie und Ihre Freundin haben ja alle Fotos von Whittaker vernichtet. Und wenn ihn doch jemand erkannt hätte, wäre auch das nicht weiter schlimm für Sie gewesen, nicht wahr? Herbert Whittaker, Mörder eines Privatdetektivs, Betrüger, auf ungeklärte Weise zu Tode gekommen. Kein Hahn hätte danach gekräht. Das angeblich unterschlagene Geld wäre wieder aufgetaucht und Sie hätten ausgesorgt. Und Miss Landis, die trauernde Witwe natürlich auch. Man könnte Sie beinahe bewundern, Mr. Ogburn, für Ihren Einfallsreichtum. Vielleicht würde sogar ich Sie bewundern, wenn Sie Bob nicht erschossen hätten. Thiel. Thiel hat es rausgekriegt. Er wollte Geld. Nein. Ich musste. Nein, Mr. Ogburn. Sie haben Bobs Tod von Anfang an geplant, um Whittaker in Verdacht zu bringen. Sie haben Bob Thiel angeheuert, um ihn zu töten. Na, George? Die Vermieterin hat Ogburn wiedererkannt. Er war ihr anständiger Mr. Quirk. Die Ex hat auch Miss Landis erkannt, Mrs. Quirk. Aber das wussten wir ja schon. Na los, spuck's aus. Bob Thiel war zwar noch jung, aber kein Idiot, George. Er hätte sich nie von einem Mann, den er beobachten sollte, so in die Falle locken lassen, in dunkler Nacht auf ein leeres Grundstück. Wenn überhaupt damit gezogener Waffe. Bob ist aber aus nächster Nähe erschossen worden, ohne dass er sich gewehrt hat. Dafür gibt's nur eine Erklärung. Er hat seinem Mörder vertraut. Und Ogburn war der Einzige, dem er vertraut hat? Er war sein Auftraggeber, immerhin. Und Bob hätte kaum die Beschattung unterbrochen, um mit irgendeinem Freund zu quatschen. Er hätte sich auch nie in dieser Falle versteckt, um Whittaker zu beobachten. Schließlich war er kein Anfänger. Danach passten dann die Steinchen zusammen, das wunderbare Alibi, das sich Ogburn und sein blonder Teufel geliefert haben. Gerade gegen 10 haben sie miteinander telefoniert. Was für ein Zufall, dass Bob um diese Zeit ermordet wurde. Die auffällige Bereitschaft von Miss Landis gegen Whittaker auszusagen, war auch so ein Punkt. Aber erst das Ehepaar Quirk, diese anständigen Leute, haben mir den Verdacht bestätigt. Ich dachte, dass Whittaker den Mr. Quirk gemacht hätte. Wozu hätten Whittaker und seine Freundin eine zweite Wohnung gebraucht? Es hätte nur einen Sinn ergeben, wenn wir Whittaker dort wirklich gefunden hätten. Tatsächlich wussten wir aber nur, dass May Landis diese Wohnung aufgesucht hatte, während Bob Whittaker beschüttet hat. Wenn sie aber mit Ogburn zusammensteckte, brauchten die beiden die Wohnung. Weil Whittaker ja nichts von dieser innigen Freundschaft bemerken durfte. Sie haben ihn sauber hereingelegt, immerhin. Hoffentlich finden wir seine Leiche. Sonst werden die Geschworenen wohl kaum genug Fantasie haben, deinem Gedankenflug zu folgen. Das Georgie haben ein Problem. Aber dank dem Dreck in dieser Stadt und der Faulheit einer Putzfrau wird es nicht allzu schwierig sein, zu beweisen, dass Mr. Ogburn sich auf dem leeren Grundstück herumgetrieben hat. Hohes Gericht, meine Damen und Herren Geschworenen. Als Verteidiger muss ich Sie darauf hinweisen, dass allein die Schuhe des Angeklagten in der fraglichen Nacht auf dem Grundstück gewesen sind. Wer sie getragen hat, ist allerdings nicht geklärt. Genau. George. Das genügt nicht. Deshalb habe ich ihn reingelegt und auf mich schießen lassen. Das wird ihm den Hals brechen. Der Leutnant hat mir schon gratuliert.